Dort wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Und entschwunden ist ihnen dann, was sie zu ersinnen pflegten.